Erstens, ein doppelsinniger Eid ist kein Meineid, denn der eine Sinn des doppelsinnigen Ausdruckes ist nach der Voraussetzung richtig. Wer also diesen Sinn mit einem Eide bekräftigt, begeht keinen Meineid. Ja, sogar wenn ein Ausdruck nicht wirklich doppelsinnig ist, sondern wenn er aus sich oder aus den Umständen nur einen Sinn, und zwar den falschen, hat, so liegt doch kein Meineid vor, wenn der Schwörende nicht die Absicht hat, diesen falschen Sinn zu erhärten, sondern einen anderen, der aber den von ihm beschworenen Worten nicht entspricht. Denn Meineid liegt nur dann vor, wenn Gott als Zeuge für etwas Falsches angerufen wird. Wer aber in der eben angegebenen Weise schwört, ruft Gott nicht für das Falsche an, was er äußerlich ausspricht, sondern für das Wahre, was er in seinem Inneren zurückbehält. Leimann gibt allerdings zu, dass wer so schwört, eine Lüge und meistens eine schwere Sünde begeht. Er fährt dann fort: Zweitens, dass ein doppelsinniger Eid zuweilen von aller Schuld frei ist, wird auf die gleiche Weise bewiesen. Denn der eine Sinn der zweideutigen Rede ist wahr, also kann er, wenn es nötig ist, mit einem Eide bekräftigt werden. Aus Satz 2 ergibt sich: Wer ein Darlehen zurückgegeben hat, darf vor Gericht, wenn er keine anderen Beweise hat, schwören, er habe einen Darlehensvertrag überhaupt nicht abgeschlossen. Das heißt, indem er dabei denkt, so, dass er das Darlehen zweimal erstatten solle. So lehren Probabe Covaruvias, Azor und Suarez. Wer durch schwere Bedrohung veranlasst oder ohne den inneren Willen sich zu binden einer Frau gesagt hat, ich nehme dich zum Weibe, kann, vom Richter darüber gefragt, unter Eid leugnen, solche Worte gebraucht zu haben, indem er den Schwur so versteht, dass er freiwillig zugestimmt habe, sie zur Ehe zu nehmen. Wer unter Eid gefragt wird, ob er aus einem Orte komme, der fälschlich als pestverseucht gilt, darf schwören, er komme nicht daher, indem er dabei denkt, aus dem pestverseuchten Orte. Der Jesuit Tamburini, nicht wörtliche Wiedergabe, weil zu umfangreich. Ist es erlaubt, beim Eide die Worte in einem anderen als dem gewöhnlichen Sinne zu gebrauchen? Darf man zum Beispiel schwören, man habe diese Nacht nicht geschlafen, indem man hinzudenkt, bekleidet? Man habe keinen Ehebruch begangen, indem man hinzudenkt, öffentlich? Ja, denn Gott wird in diesem und ähnlichen Fällen zum Zeugen der Wahrheit angerufen. Ist es erlaubt, beim Schwören den Worten einen ganz anderen Sinn zu geben, den sie auch mit Mentalrestriktion nicht haben können? Zum Beispiel, ich schwöre, ich habe nicht geschlafen, indem ich darunter verstehe, ich habe nicht gegessen. Es ist probabel, dass dies erlaubt ist, denn obwohl das nicht bei mir steht, den Worten eine ganz andere Bedeutung zu geben, und obwohl dies zu tun töricht ist, so ist diese Kinderei doch keine Sünde, außer es betreffe den Schaden eines Dritten. Ist es erlaubt, zur Erlangung des Doktorgrades auf einer Universität zu schwören, man habe die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, obwohl man sie nicht erfüllt hat? Ja, solch ein Schwur ist erlaubt, wenn man die für den Doktorgrad nötigen Kenntnisse besitzt. Denn erstens, für einen solchen Eid liegt eine gerechte Ursache vor, nämlich die Erlangung des Doktorgrades durch einen Würdigen, und zweitens, durch einen solchen Eid wird nicht nur niemand geschädigt, sondern der Staat erlangt sogar einen Vorteil, indem er so einen würdigen Doktor mehr besitzt. Auch diejenigen, die einen solchen Falscheid wissentlich entgegennehmen, versündigen sich nicht gegen ihre beschworenen Pflichten. Auch ist es nicht unerlaubt, für die Entgegennahme eines solchen Eides eine mäßige Summe Geldes anzunehmen, da dann das Geld als Entschädigung für die Bemühungen bei der Entgegennahme des Eides betrachtet werden kann. Petrus schuldet dem Titius 100 Goldstücke. Darf Titius vor Gericht schwören, er habe die Summe von Petrus erhalten, obwohl er sie nicht erhalten hat, sondern nur willens ist, sie als erhalten zu betrachten? Ja. Hast du nur äußerlich etwas mit einem Eide versprochen, ohne innerlich zuzustimmen, so kannst du ohne Sünde handeln, als ob du gar nichts geschworen und gar nichts versprochen hättest. Ein Zeuge, der vom Richter über ein noch geheimes Verbrechen befragt wird oder über ein Verbrechen, das, wenn bekannt gemacht, ihm selbst Schaden bringen würde, kann schwören, er wisse nichts von diesem Verbrechen, obwohl er es doch weiß, indem er hinzudenkt, so dass ich es dir sagen müsste. Ein Geistlicher oder auch andere, die gegen einen Geistlichen als Zeugen vernommen werden, können vor dem weltlichen Richter schwören, er habe ein bestimmtes Verbrechen nicht begangen, obwohl er es begangen hat, indem sie hinzudenken, so dass ich es dir gestehen müsste. Denn ein weltlicher Richter ist für einen Geistlichen immer unzuständig. Die Jesuiten Ballerini Palmieri. Die allgemeine Lehre der Theologen ist, dass man aus gerechter Ursache sich auch beim Eide der Doppelsinnigkeit und Zweideutigkeit bedienen darf. Und in der Tat, bei der Doppelsinnigkeit entspricht, was äußerlich kundgegeben wird, der inneren Auffassung des Schwörenden, und somit ist die für den Eid nötige Wahrhaftigkeit vorhanden. Der Hörende wird zwar getäuscht, aber wir lassen nur zu, dass er sich selbst in Irrtum führt. Es ist erlaubt, etwas Falsches laut zu beschwören, wenn man leise einen Zusatz macht, wenn nur irgendwie wahrgenommen werden kann, dass ein Zusatz gemacht wird, obwohl der Sinn des Zusatzes nicht verstanden wird. Der Jesuit Lehmkuhl, dessen Moraltheologie in zahlreichen Priesterseminaren Deutschlands, Englands, Frankreichs, Italiens, Hollands usw. so dem Unterrichte für die angehenden Beichtväter zugrunde liegt, Lügen ist stets sündhaft. Frei von Lüge ist aber häufig die Mentalrestriktion. Deshalb, so ist es zuweilen erlaubt und notwendig, zuweilen unerlaubt, sich ihrer zu bedienen. Unter Mentalrestriktion versteht man die Zurückbehaltung des Sinnes der Worte oder seine innerlich gemachte Bestimmung. Das kann auf verschiedene Arten geschehen. Erstens, wenn die Worte ihrer Bedeutung gemäß in sich zweideutig sind, sodass der Sprechende ihnen einen bestimmten Sinn geben muss. Zweitens, wenn die Worte nicht aus sich zweideutig sind, wohl aber durch die Umstände des Ortes, der Person, der Zeit einen vom nächstliegenden verschiedenen Sinn zulassen. Zum Beispiel lässt der Ausdruck »Ich weiß nicht« aus den Umständen den Sinn zu »Ich weiß es nicht, so dass ich es mitteilen kann«. Drittens, wenn die Worte weder in sich noch aus den Umständen einen solchen Sinn haben, sondern nur durch innerliche Hinzufügung einen anderen Sinn erhalten. Zum Beispiel, wenn jemand, gefragt, ob er in Köln gewesen sei, antwortet, ich war dort und dabei denkt, im Geiste. Die letzte Art des Sprechens, die aus nur innerlichem Vorbehalte besteht, ist niemals erlaubt, sondern ist lügnerisch. Die zwei anderen Arten sind bei entsprechendem Grunde erlaubt, denn wie die Worte gesprochen werden und sie müssen mit ihren Umständen zusammengenommen werden, bringen sie den wahren Sinn, den der Sprechende innerlich hat, zum Ausdruck, wenn auch nicht klar und bestimmt. Dass sie aber vom Hörer nicht in ihrem vollen Sinne verstanden werden, wird vom Sprechenden beabsichtigt, und zwar mit Recht, und dass sie vielleicht positiv falsch verstanden werden, wird zugelassen. Etwas von der Wahrheit wird also verheimlicht, was aus gerechter Ursache oft geschehen darf, ja muss. So oft ich mich erlaubterweise der nicht lediglich innerlichen Restriktion bedienen darf, darf ich, je nach Wichtigkeit des Grundes, auch mit dieser Restriktion schwören.